Yo, die Party geht los, es sind Mojitons Floss, die dir deinen Gehörgang zerbersten. Ey, yo, Digga, zerbersten, Kopf oder Zahl, wie beim Coin werfen, wie beim Coin werfen. Ey, ich hör ein Rapper tot, es sind Mojitons Floss, die dir deinen Gehörgang zerbersten. Ey, yo, Digga, zerbersten, Kopf oder Zahl, wie beim Coin werfen, wie beim Coin werfen. Yo, schneller als mein Schatten kick ich Lines sick. Lucky Luke, ey, yo, mein Magic Stick, zerfickt euch Pfeifen, Flow so creme, ich kann damit Wände streichen. Bin mit Rap verbunden wie Molekularteilchen. Ich hab's drauf, schieß mit Pumpguns, Rhyme knallen euch Pfeilchen. Ihr schießt, der bliest rum mit Plastikpfeilchen. Deine Hobbys sind Bicyclen auf Bergen. Ey yo, jeder auf Erden kann noch was von mir lernen. Bring euch jung Glück wie Scherben, aber beglück ohne zu nerven. Hör nicht auf, bis Toys wie ein T-Rex aussterben. Und ungelogen, nur noch für Geologen von Relevanz werden. Beschleunige wie Teilchen im CERN-Konzern oder ein Bugatti Veyron. Ich zerballer gerne Beats, die klingen, als wären sie direkt im Port aus Hongkong. Mr. Long Dong, mein Name steht vor unverwechselbaren Rap-Jargon. Und das wird auch so bleiben. Hey, die Party geht los, es sind Mojitons Floß, die dir deinen Gehörgang zerbersten. Ey, yo, Digga, zerbersten, Kopf oder Zahl, wie beim Coin werfen, wie beim Coin werfen. Ey, ich rein Rapper tot, es sind Mojitons Floß, die dir deinen Gehörgang zerbersten. Ey, yo, Digga, zerbersten, Kopf oder Zahl, wie beim Coin werfen, wie beim Coin werfen. Ey yo, hier flog der Sultan, will mich einer dissen, dann zuck ich mit den Schultern. Dein Girl sagt dir, Baby, du bist selbst schuld dran. Ich sag, ey yo, Digga, selbst schuld, Mann, das ist wie Punkgang gegen Degen oder muss dann gegen Volkswegen. Ich mach das nicht des Volks wegen, sondern einzig und alleine für mich und deine Alte. Sie meinte, dass ich sie mal bitte auf nem Track erwähnen sollte. Hier mit Check, yo, erledigt, Digga, mich hält kein Käfig. Style ab wie Architekten in Venedig. Yo, die Mochi predigt, die dich durchbumst auf ewig. Pack dein Mic ein, schäm dich, geh nach Hause, fleht sich auf die Couch und mach erstmal ne Pause. Streichel deine Plauze, in deiner scheiß Crew bewegt sich nichts außer komischer Kauze. Hängt im Stadtpark, spielt zusammen Posaune. Ich hau hingegen sprichwörtlich übertrieben auf die Pauke. Und die Party geht los, es sind Mojitons Flows, die dir deinen Gehörgang zerbersten. Ey, yo, Digga, zerbersten, Kopf oder Zahl, wie beim Coin werfen, wie beim Coin werfen. Ey, ich rein Rapper tot, es sind Mojitons Flows, die dir deinen Gehörgang zerbersten. Ey, yo, Digga, zerbersten, Kopf oder Zahl, wie beim Coin werfen, wie beim Coin werfen. Ey, allein auf einem Song bekommst du Adlo-Skills, die ausgeprägt sind wie die Trophäen von Lance Armstrong. Trotzdem so delicious und so voller Flavor. So ein Shiznit kennt kein Raver. Mojiton, der Beat-Raper, mit Styles wie Saver Sex, denn ohne Gummi geben geht auf jeden gar nicht. Steh auf Rap wie Frauen auf Matten oder gar nix. Also Sucker, be quiet, wenn ich Lines kick. Das ist King-Shit, Mojiton, box ab jetzt im Ring. Mit deinem Zug am Split bedeutet für dich Fisch. Ich diss dich nur mit deiner Zeile, die Killer kommt wie toxic. Ey, Kopf fick, denn die Optik von deinem Chick wird von dir auf den Mister gelenkt, als wär's ein Prisma. Friss mal meine Reime, deine Scheiße klingt wie Kratzen an der Tafel ohne Kreide. Deshalb lass Mojiton bei deinem Mikrofon auf Top-Niveau flowen. Und die Party geht los, es sind Mojitons Flows, die dir deinen Gehörgang zerbersten. Ey, yo, Digga, zerbersten, Kopf oder Zahl, wie beim Coin werfen, wie beim Coin werfen. Ey, ich rein Rapper tot, es sind Mojitons Flows, die dir deinen Gehörgang zerbersten. Ey, yo, Digga, zerbersten, Kopf oder Zahl, wie beim Coin werfen, wie beim Coin werfen.